Auch. Dein Hass steigert sich von Tag zu Tag gegen diesen dreckigen Jugendstaat. Wir sind eine Rasse vom arischen Blut. Wenden wir die Messer gegen den Jud. Um zum Rassenkrieg gegen das Erbrechen stürzt die Stadt. Die Plage der Schlechten, es ist das Ziel. Was weiß ich jetzt im Schnee, von denen die Weiße hassen, keiner überlebt. Sieg heil! Schau zu, meine Blitzspiegel, sie sind doch mit Bullshit. Das ist von mir in den Blut, du und ich weiß mir so direkt. Dein Gehirn ist kein Wurst, jetzt komm und auf Dauer. Die Rücken rast du für den Trick, auf Schon so viele Mörder.